Der Zauberberg von Thomas Mann. Sechster Teil. Bearbeitung Valerie Stiegele. Komposition Michael Riesler. Regie Ulrich Lampen. Veränderungen. Was ist die Zeit? Ein Geheimnis, wesenlos und allmächtig. Eine Bedingung der Erscheinungswelt, eine Bewegung, verkoppelt und vermengt dem Dasein der Körper im Raum und ihrer Bewegung. Wäre aber keine Zeit, wenn keine Bewegung wäre? Keine Bewegung, wenn keine Zeit? Ist die Zeit eine Funktion des Raumes? Oder umgekehrt? Oder sind beide identisch? Die Zeit ist tätig. Sie zeitigt. Was zeitigt sie denn? Veränderung. Jetzt ist nicht damals, hier nicht dort. Denn zwischen beiden liegt Bewegung. So und ähnlich fragte Hans Castorp in seinem Hirn. Er fragte sich selbst danach und den guten Joachim und auch das seit undenklichen Zeiten dick verschneit Tal. Obgleich er ja von keiner dieser Stellen irgendetwas einer Antwort Ähnliches zu gewärtigen hatte. Joachim ist dafür ja gar nicht zu gewinnen. Ich habe es satt. Ich lasse mich nicht länger zum Narren halten. Vor 14 Tagen hatte ich noch die besten Aussichten. Und nach den heutigen Untersuchungen soll von der Ebene nicht mehr die Rede sein. Ich mache Schluss. Ich reise nach Hause. Und wenn es mein Tod ist. So dürfen Sie nicht reden, Herr Ziemsen. Das tut Ihnen nicht gut. Ja, Sie sollten sich in Demut schicken. Nehmen Sie sich ein Beispiel an mir. An der Treue, mit der ich hier oben ausharre. Ich versage es mir, in meinem Heim zu Cannstatt als Hausfrau zu schalten und zu walten, nur um dereinst meinem Mann ein völlig und gründlich genesenes Eheweib zurückzuerstatten. Nein, Joachim wollte Hans Castorp denn doch nicht mit seinen übersinnlichen Fragen zur Last fallen, zumal er seit dem Faschingsfest vor ihm ein schlechtes Gewissen hatte. Zweifellos weiß Joachim, was mir geschehen ist, auch wenn wir nicht darüber sprechen. Und er könnte wohl wirklich etwas wie Verrat, Desertion und Treulosigkeit darin sehen. Zumal er seinem Vetter noch etwas anderes verheimlichte. Vielleicht ist er mir auch, was Dr. Krokowski angeht, auf die Schliche gekommen. Seit einiger Zeit verschwand Hans Castorp nämlich regelmäßig im Halbdunkel von Dr. Krokowskis analytischer Grube, um mit diesem zu plaudern. Was aber hatten denn Dr. Krokowski und der junge Hans Castorp miteinander zu plaudern? Da ließe sich manches denken. Angefangen von der Liebe als krankheitsbildender Macht, alten und frischen Stellen, bis hin zur Durchleuchtung des Unbewussten und dem Segen der Seelenzergliederung. Was wissen wir? 6 Wochen waren nun schon verflossen seit jener Nacht, in der Hans Castorp sich von Frau Chauchat einen Bleistift geliehen, ihr denselben später wieder zurückgegeben und etwas anderes dafür empfangen hatte. 6 Wochen, seitdem sie abgereist ist. Dass diese Abreise vorläufiger Art sein solle, dass Frau Chauchat wiederzukehren beabsichtigte, des besaß Hans Castorp Versicherungen. Direkte und mündliche. Die nicht in dem Gespräch im Salon gefallen waren, sondern folglich in der unsererseits wortlosen Zwischenzeit, während welcher wir den zeitgebundenen Fluss unserer Erzählung unterbrochen und nur die reine Zeit haben walten lassen. Jedenfalls hatte der junge Mann jene Versicherungen und tröstlichen Zusagen erhalten, bevor er auf sein eigenes Zimmer zurückgekehrt war. Denn am folgenden Tage hatte er kein Wort mehr mit Frau Chauchat gewechselt. Auch ihre Abreise habe ich nur vom Korridorfenster aus zugesehen. Frau Chauchat lächelnd, den Arm voller Blumen, hatte im Schlitten Platz genommen, in den sich ihre Landsleute und andere Gäste scharten. Darunter auch Fräulein Engelhardt und der Mannheimer, dessen leidvolle Augen am Hause emporglitten und trübe auf Hans Castorp an seinem Korridorfenster verweilt hatten. Was fällt diesen Menschen ein? Als die Pferde anzogen, hatten auch Frau Chauchats schräge Augen noch einmal lächelnd die Front des Berghofhauses überflogen und während des Bruchteils einer Sekunde auf Hans Castorps bleichem Antlitz verweilt. Er war auf sein Zimmer geeilt und hatte dort aus seiner Brusttasche die Erinnerungsgabe gezogen. Das Pfand. Das in einem dünn gerahmten Glasplättchen bestand, welche man gegen das Licht halten musste, um etwas an ihm zu finden. Clavdias Innenporträt. Das ohne Antlitz war, aber das zarte Gebein ihres Oberkörpers, von den weichen Formen des Fleisches, Licht und geisterhaft umgeben, nebst den Organen der Brusthöhle erkennen ließ. Wie oft hatte er es betrachtet und an die Lippen gedrückt? In der Zeit, die seitdem verflossen war und Veränderung gezeitigt hatte. Gewöhnung zum Beispiel an ein Leben hier oben, in räumlich weiter Abwesenheit Clavdia Chauchats. Anderswo, in ungeheurer Entfernung, lässt sie nun Türen zufallen. In jener süßen Stunde hatte sein Mund so manches gestammelt. Vorschläge, tolle Entwürfe, wie, dass er den Genius über den Kaukasus begleiten, ihm nachreisen wolle. Dich begleiten, dir nachreisen. Um sich niemals mehr von ihm zu trennen. Niemals. Niemals mehr. Und andere Unverantwortlichkeiten mehr. Doch mehr als das Schattenpfand und die Wahrscheinlichkeit, dass Frau Chauchat zu einem neuerlichen Aufenthalt früher oder später hierher zurückkehren werde, hatte der schlichte junge Mann nicht mitgenommen aus dieser Stunde tiefen Abenteuers. Ihre spöttische Prophezeiung vom Faschingsabend war eingetroffen. Hans Castorp hatte am nächsten Morgen tatsächlich eine schlechte Fieberkurve gehabt. Über 38. Und er hatte sie mit einem Gefühl von Festlichkeit eingezeichnet. Auch weiterhin hielt sich diese Übertemperatur. Sind eben doch vergifteter, als man ihnen zutrauen sollte, Freundchen. Na, greifen wir mal zu den Injektionen. Das wird ihnen anschlagen. In 3-4 Monaten sind sie wieder Fisch im Wasser. So kam es, dass Hans Castorp nun zweimal die Woche sich im Labor einzufinden hatte. Wobei manchmal ein kleines Gespräch mit dem Hofrat stattfand. Ich denke noch immer gern an unsere gemütliche Kaffeestunde damals bei Ihnen, Herr Hofrat. Voriges Jahr im Herbst, gerade noch gestern oder ist es schon etwas länger, habe ich meinen Vetter daran erinnert. Hatte ein schlechtes Ergebnis bei der letzten Untersuchung, der Junge. Er will und will sich nun mal nicht entgiften. Und dabei hat er mich noch nie so getirrt und geplagt wie neuerdings, dass er weg will und einen Schleppsäbel haben, der Kindskopf. Zetert mir über seine 5 Vierteljährchen vor, als ob es Äonen wären, die er sich um die Ohren geschlagen. Aber das Mannsbild geht mir in die Binsen, wenn es vorzeitig ihren gemütvollen Hamburger Nebel schluckt. Mir kommt auch vor, als sei er besonders ungeduldig in letzter Zeit. Weg will er, so oder so. Sagt es zu Ihnen auch. Sie sollten ihm mal ins Gewissen reden und das mit Nachdruck, bevor er Dummheiten macht. Tu ich, Herr Hofrat, tu ich. Aber die Beispiele, die man vor Augen hat, sind ja nicht immer die besten. Immer wieder diese Abreisen, das hat was Verführerisches für schwächere Charaktere. Neulich zum Beispiel. Wer ist denn neulich noch abgereist? Ah, eine Dame, Madame Chauchat, nach Dagestan, wie erzählt wurde. Ach ja, wurde das erzählt? Ich kenne das Klima dort ja nicht. Es ist am Ende weniger ungünstig als oben am Wasser. Übrigens will sie ja ohne dies wiederkommen, hat sie mir gelegentlich mitgeteilt. Wie kamen wir überhaupt auf sie? Ja, damals trafen wir Sie im Garten, Herr Hofrat, wenn Sie sich erinnern, und dann durften wir Ihre Bilder sehen. Ich weiß es noch wie heute. Und geradezu perplex war ich, was Sie mit der Ölfarbe riskieren. Ich bin doch nur ein bescheidener Amateurmaler. Da sahen wir ja auch Frau Chauchats Porträt mit seiner erstrangig gemalten Haut. Ich darf wohl sagen, ich war begeistert. Damals kannte ich das Modell noch nicht nur vom Ansehen, dem Namen nach. Seitdem, ganz kurz vor Ihrer diesmaligen Abreise, habe ich Sie ja noch persönlich kennengelernt. Was Sie sagen? Doch ja, das habe ich. Erfahrungsgemäß ist es gar nicht so leicht, hier oben Bekanntschaften zu machen, aber mit Frau Chauchat und mir hat es sich in letzter Stunde doch noch getroffen und arrangiert. Gesprächsweise sind wir uns... Das war sicher ein hochwichtiger Nerv, den Sie da zufällig getroffen haben, Herr Hofrat. Wehgetan? Oh ja, es schmerzt höllenmäßig. Ja, also... Gesprächsweise sind wir uns näher gekommen. So. Na? Niedlich, was? Es ist am Ende nichts Neues. An einem Badeort leben 2 Personen wochenlang unter demselben Dach in Distanz. Eines Tages machen sie Bekanntschaft und zugleich stellt sich heraus, dass der eine Teil im Begriffe ist, abzureisen. Da möchte man doch wenigstens Fühlung wahren im Leben, voneinander hören, das heißt per Post. Aber Frau Chauchat? Tja, die will wohl nicht. Nein. Sie wollte nichts davon wissen. Schreibt sie Ihnen denn auch nie zwischendurch von Ihren Aufenthaltsorten? Ehe Gott bewahre, das fällt der doch nicht ein. Erstens aus Faulheit nicht. Und dann, wie soll sie denn schreiben? Französisch oder auch Deutsch? Miaut das Kätzchen ja allerliebst, aber schreiben. Da käme sie in die größte Verlegenheit mit der Orthographie. Nein, da müssen wir uns schon trösten, lieber Freund. Sie kommt ja immer mal wieder, von Zeit zu Zeit. Ähnlich mochte wohl so ein Gespräch verlaufen. Pfiffig gelenkt von Hans Castorp, wenn das Ergebnis in Hinsicht auf die Entschwundene auch gleich null war. Hans Castorp würde nichts von ihr hören, solange das Geheimnis von Raum und Zeit sie trennte. Sie würde nicht schreiben, und auch ihm würde keine Gelegenheit gegeben sein, es zu tun. Nun, Ingenieur, wie hat der Granatapfel gemundet? Seit der Faschingsgeselligkeit und Settembrinis bewegtem Abgang aus dem Klaviersalon hatte zwischen Hans Castorp und dem Italiener eine Entfremdung gewaltet, die auf das schlechte Gewissen des einen sowie auf die tiefe pädagogische Verstimmung des anderen zurückzuführen war. Erst nach Wochen richtete der Literat zum ersten Mal wieder das Wort an ihn. Was meinen Sie, Herr Settembrini? Granatapfel? Es gab doch gar keine. Götter und Sterbliche haben zuweilen das Schattenreich besucht und den Rückweg gefunden. Aber die Unterirdischen wissen, dass wer von den Früchten ihres Reiches kostet, ihnen verfallen bleibt. Und er ging weiter in seinen ewig hell gewürfelten Hosen und ließ im Rücken Hans Castorp, der durchbohrt sein sollte von so viel Bedeutung. Latini, Settembrini, Razzi, Mausi, Falli. Lass mich in Frieden mit deinen mythologischen Anspielungen. Gleichwohl war er sehr glücklich bewegt über diese erste Anrede, denn er hing an Herrn Settembrini und legte großes Gewicht auf sein Dasein. Der Gedanke, gänzlich und für immer von ihm verworfen und aufgegeben zu sein, wäre mir doch sehr nahe gegangen. Aber erst am Ostersonntag richtete Herr Settembrini erneut das Wort an Hans Castorp. Am Faschingsabend beim Wein, Sie erinnern sich, Ingenieur, nahmen Sie gewissermaßen Abschied von mir. Aber doch, doch, doch, es war etwas Ähnliches. Nun, heute bin ich an der Reihe. Wie Sie mich hier sehen, bin ich im Begriff, Ihnen Lebewohl zu sagen. Ich verlasse dieses Haus. Nicht möglich, das ist nur ein Scherz. Durchaus nicht. Ich habe Ihnen ja schon einmal erklärt, dass in dem Augenblick, wo sich meine Hoffnung, in irgendwie absehbarer Zeit in die Welt der Arbeit zurückkehren zu können, als unhaltbar erweisen werde, ich hier meine Zelte abzubrechen und irgendwo im Orte mich für die Dauer einzurichten entschlossen sei. Dieser Augenblick ist nun eingetreten. Soll das heißen, dass Sie... Ja, ich kann nicht genesen, es ist ausgemacht. Ich kann mein Leben fristen, aber nur in diesem Klima. Das Urteil lautet auf lebenslänglich. Mit der ihm eigenen Aufgeräumtheit hat Hofrat Behrens es mir verkündet. Gut, denn ich ziehe die Folgerungen. Ich habe ein Logis gemietet, nicht weit von hier, im Ort, bei einem böhmischen Schneider. Wir werden uns also nicht aus den Augen verlieren. Als Hausgenosse aber habe ich die Ehre, mich von Ihnen zu verabschieden. So Settembrinis Eröffnung am Ostersonntag, welche Hans Castorp außerordentlich bewegte. Auch sonst gab es mit der fortschreitenden Zeit immer mehr Veränderungen. Der Speisesaal des Berghof wies zunehmend Lücken auf. Die trüben, nasskalten Apriltage mit Dauerregen, der dann wieder in Schnee überging, hatten die allgemeine Neigung zum Abreisen sehr verstärkt. Ich kann den Schnee nicht mehr sehen. Er widert mich an. Diese ewige Nässe, das geht über Menschenkraft. Das ist Mord für Geist und Gemüt. Habe ich es hier eigentlich mit Wintersportsleuten zu tun oder mit Kranken, Patienten? Sie sagen, der April sei eine ungünstige Zeit, meine Herrschaften. Im Gegenteil, die allergünstigste ist es. Wer auch nur einen Funken Verstand hat, der harrt jetzt aus und nutzt die abhärtende Wirkung der hiesigen Witterungsverhältnisse. Danach ist er gefeit gegen jedes Klima der Welt. Doch trotz der Autorität des Hofrats, der das populäre Vorurteil gegen die Schneeschmelze bei jeder Visite und jeder Mahlzeit bekämpfte, gab es weiterhin Abreisen. Am Tisch der Vettern fehlte zuerst der stumme Dr. Blumenkohl, der erst bettlägerig geworden und dann gestorben war. Niemand wusste genau, wann. Mit aller gewohnten Rücksicht und Diskretion war die Sache behandelt worden. Danach reiste die Großtante mit ihrer joghurtessenden Nichte und der hochbrüstigen Marusia ab, nachdem sie den Tischgenossen noch ein üppiges Abschiedssouper im Restaurant gegeben hatte, bei dem sich Joachim so auffallend still verhalten hatte, dass es allen aufgefallen war. Hat nichts auf sich. Mach dir nichts draus. Wollen wir alle essen, trinken und schwatzen und den Kram Kram sein lassen. Wir sehen, Gott lässt Herbst werden und wir kommen alle wieder. Noch jemand. Lange Tage. Der Frühling focht einen schweren Kampf, der sich unter 100 Rückfällen ins Bitterwinterliche durch Monate bis in den Juni hinein erstreckte. Doch endlich begannen die Wiesen zu grünen und zu blühen, und Hans Castorp, der sich neuerdings der Botanik verschrieben hatte, trug Sträuße von all der bunten Lieblichkeit heim, um sie unter der Lupe zu studieren und zwischen Löschpapierbogen zu pressen. Auch für die Astronomie interessierte er sich und setzte mit seinen neuen Kenntnissen den Vetter in Erstaunen. In diesen Tagen ist die Sonne nahe daran, ins Zeichen des Krebses zu treten. Es ist das erste Sommerzeichen des Tierkreises, Zodiacus, verstehst du? Über den Löwen und die Jungfrau geht es dann auf den Herbstpunkt zu. Tierkreis, Herbstpunkt, was redest du da zusammen? Das sind ja weitläufige Dinge, mit denen du dich beschäftigst. Ja, ich will nicht leugnen, dass du dich nützlicher beschäftigst mit deiner russischen Grammatik. Du musst die Sprache nächstens fließend beherrschen, Mensch. Das ist natürlich ein großer Vorteil für dich, wenn es Krieg gibt, was Gott verhüte. Verhüte? Du sprichst wie ein Zivilist. Krieg ist notwendig. Ohne Kriege würde die Welt bald verfaulen, hat Moltke gesagt. Ja, dazu hat sie wohl eine Neigung. Und so viel kann ich dir zugeben, dass... Und Hans Castorp wollte eben auf größere geschichtliche Zusammenhänge abheben, als er gewahr wurde, dass zwei Herren, die vor ihnen gingen, die Köpfe nach ihnen wandten. Aufmerksam gemacht durch ihre Reden, gestört in eigener Unterhaltung. Sieh mal, ist das nicht Settembrini da vor uns? Herr Settembrini? Herr Settembrini? Settembrini spazierte an der Seite eines Fremden. Und es schien zunächst, als erkenne er die jungen Leute nicht oder wünsche kein Zusammentreffen, denn er beschleunigte seinen Schritt, während die Vettern, ehrlich erfreut, ihm nach längerer Trennung wieder zu begegnen, sich bemühten, ihn einzuholen. Wie schön, dass wir Sie wieder einmal treffen. Wie geht es Ihnen in Ihrem neuen Domizil, Herr Settembrini? Sapristi! Wenn das nicht meine alten Freunde sind, ich hätte sie beinahe nicht erkannt. Darf ich bekannt machen? Herr Nafta, mein Hausgenosse. Der Fremde, der Settembrinis Jahre haben mochte, war ein kleiner, magerer Mann von einer scharfen, ja ätzenden Hässlichkeit. Alles war scharf an ihm. Die gebogene Nase, die sein Gesicht beherrschte, der schmal zusammengenommene Mund, die dick geschliffenen Gläser der Brille und selbst das Schweigen, das er bewahrte und dem zu entnehmen war, dass seine Rede scharf und folgerecht sein werde. Dabei war er, wie der prüfende Blick der Vettern feststellte, sehr wohlgekleidet. Und hätte Ludovico Settembrini seinen faserigen Flaus und seine gewürfelten Hosen nicht mit so viel Anmut und Würde zu tragen gewusst, hätte seine Erscheinung unvorteilhaft abstechen müssen. Ist das nicht ein schöner Tag? Sie wissen ja zu Genüge, dass ich gegen die Welt hier oben manches einzuwenden habe. Aber so einen Hochgebirgsfrühling, den lobe ich mir. Da fehlt alles Verwirrende des Frühlings in der Ebene. Keine feuchten Düfte, kein schwüler Dunst, kein Gebrodel in der Tiefe, sondern Klarheit, Trockenheit und herbe Anmut. Das ist nach meinem Herzen. Das ist superb. Man höre den Volterianer, den Rationalisten. Er lobt die Natur, weil sie uns auch bei fertilster Gelegenheit nicht mit mystischen Dämpfen verwirrt, sondern klassische Trockenheit wahrt. Der Humor in der Naturbetrachtung unseres Professors besteht darin, dass er, wie die heilige Katharina von Siena, an die Wunden Christi denkt, wenn er rot primeln sieht. Das wäre eher witzig als humoristisch. Aber es hieße immerhin Geist in die Natur tragen. Sie hat es nötig. Die Natur hat ihren Geist durchaus nicht nötig. Sie ist selber Geist. Langweilen Sie sich nicht mit Ihrem Monismus? Ah, Sie geben also zu, dass es Vergnügungssucht ist, wenn Sie die Welt feindlich entzweien und Gott und Natur auseinanderreißen. Es interessiert mich, dass Sie Vergnügungssucht nennen, was ich im Sinne habe, wenn ich Passion und Geist sage. Der Geist kann nichts dafür, dass er von Hause aus dualistisch ist. Die Welt feindlich gespalten sehen, das ist Geist. So was habe ich ja noch nie gehört. Sie wollen, dass der demokratische Fortschritt der Geist sei. Ich hoffe uns einig in der Überzeugung, dass der Geist, so absolut er sei, niemals den Anwalt der Reaktion wird machen können. Er ist jedoch immer der Anwalt der Freiheit. Jedoch? Freiheit ist das Gesetz der Menschenliebe, nicht Nihilismus und Bosheit. Wovor Sie offenbar Angst haben. Die Vettern hatten dem streitähnlichen Wortgeplänkel der beiden Herren verwundert zugehört. Jetzt, als Nafta schwieg, begann Settembrini die Existenz des Fremden zu erläutern, was dieser geschehen ließ, ohne sich darum zu kümmern. Sie müssen wissen, meine Herren, dass Herr Nafta Professor der alten Sprachen ist, ein hervorragender Latinist. Ah, ein Latinist? Sehr interessant. Ähnlich wie mich hat ihn sein Gesundheitszustand vor 5 Jahren hier heraufgeführt. Und klugerweise hat sich die höhere Lehranstalt des Ortes seiner versichert, als eines Dozenten, der ihr absolut zur Zierde gereicht. Verbindlichsten Dank, mein Herr. Danach ging Settembrini dazu über, Herrn Nafta Erläuterungen über die Vettern zu geben. Wobei sich zeigte, dass er ihm schon früher von ihnen erzählt hatte. Ja, dies ist also der junge Ingenieur mit den 3 Wochen, bei dem Hofrat Behrens eine feuchte Stelle gefunden hat. Und dies, jene Hoffnung der preußischen Heeresorganisation, Leutnant Ziemsen, der es nicht erwarten kann, drunten im Flachlande wieder Dienst zu tun. Wobei man dem Ingenieur zweifellos zu nahe treten würde, wenn man ihm nicht dieselbe Ungeduld zuschriebe, zur Arbeit zurückzukehren. Der kann es einfach nicht lassen, den Pädagogen herauszukehren. Die Herren haben da einen beredten Vormund. Ich hüte mich zu bezweifeln, dass er Settembrini ihre Gedanken und Wünsche zutreffend verdolmetscht. Oh ja, das tut er durchaus. Aber immer diese fixe Idee mit Arbeit, Arbeit, ich bitte Sie. Gleich wird er mich einen Feind der Menschheit schelten, wenn ich es wage, an Zeiten zu erinnern, wo das Gegenteil seines Ideals in unvergleichlich höheren Ehren stand. Schau an. Aus dieser Ecke weht ein anderer Wind. Bernhard von Clairvaux etwa lehrte eine andere Stufenfolge der Vollkommenheit, als Herr Settembrini sie sich hier hat träumen lassen. Wollen Sie wissen, welche? Sein unterster Stand befindet sich in der Mühle, der zweite auf dem Acker, der dritte und lobenswerteste aber, hören Sie nicht zu, Settembrini, auf dem Ruhebett. Wie angenehm. Die Mühle, das ist das Sinnbild des Weltlebens. Der Acker bedeutet die Seele des weltlichen Menschen, darauf der Prediger und geistliche Lehrer wirkt. Auf dem Bette aber... Genug, wir wissen. Meine Herren, jetzt wird er Ihnen Zweck und Gebrauch des Lotterbettes vor Augen führen. Ich wusste nicht, dass Sie prüde sind, Settembrini. Wenn man Sie den Mädchen zuzwinkern sieht, wo bleibt die heidnische Unbefangenheit? Ja, geben Sie es nur zu, Herr Settembrini. Sie sind erkannt. Nein, nein, lieber Nafta, ich bin Europäer. Ihre Rangordnung aber ist reiner Orient. Der Osten verabscheut die Tätigkeit. Laoze lehrte, dass Nichtstun förderlicher sei als jedes Ding zwischen Himmel und Erde. Wenn alle Menschen aufgehört haben würden, zu tun, werde vollkommene Ruhe und Glückseligkeit auf Erden herrschen. Was Sie nicht sagen. Und abendländische Mystik? Und der Quietismus? Es scheint doch, dass die geistige Möglichkeit, das Heil in der Ruhe zu finden, allgemeine menschliche Verbreitung besitzt. Hier mischte sich Hans Castorp mit dem Mut der Einfalt ins Gespräch. Beschaulichkeit, Abgeschiedenheit. Das hat was für sich, das lässt sich hören. Wir leben ja ziemlich hochgradig abgeschieden, wir hier oben. 5000 Fuß hoch liegen wir auf unseren Stühlen, die auffallend bequem sind, und sehen auf Welt und Kreatur hinunter und machen uns unsere Gedanken. Wenn ich mir es überlege, so hat das Bett, ich meine damit den Liegestuhl, mich in 10 Monaten mehr gefördert und mich auf mehr Gedanken gebracht, als die Mühle im Flachland all die Jahre her. Ingenieur, Ingenieur. Settembrini sah ihn mit traurig schimmernden Augen an. Wie oft habe ich Ihnen gesagt, dass man wissen sollte, was man ist und denken, wie es einem zukommt. Sache des Abendländers ist die Vernunft, die Analyse, die Tat und der Fortschritt, nicht das Faulbett des Mönches. Das Faulbett des Mönchs, ich bitte. Man verdankt den Mönchen die Kultur des europäischen Bodens. Man verdankt ihnen, dass Deutschland, Frankreich und Italien nicht mit Wildwald und Ursümpfen bedeckt sind, sondern uns Korn, Obst und Wein bescheren. Die Mönche, mein Herr, haben sehr wohl gearbeitet. Ebe, nun also. Aber die Arbeit war für sie weder Selbstzweck, noch lag ihr Sinn darin, die Welt zu fördern oder geschäftliche Vorteile zu erlangen. Das ist äußerst hörenswert. Sie war reine asketische Übung, Bestandteil der Bußdisziplin, diente der Abtötung der Sinnlichkeit. Ich bin Ihnen für diese Aufklärung sehr verbunden und freue mich, den Segen der Arbeit auch gegen den Willen des Menschen sich bewähren zu sehen. Ja, gegen seine Absicht. Wir bemerken da nichts Geringeres als den Unterschied zwischen dem Nützlichen und dem Humanen. Wenn Sie... Ich bemerke vor allem mit Unmut, dass Sie schon wieder Weltentzweiung betreiben. Ich bedauere mir, Ihr Missfallen zugezogen zu haben, aber man muss die Dinge scheiden und ordnen. Wollten Sie etwas sagen, Ingenieur? Wenn Sie von der Arbeit als asketische Übung sprechen, müssten Sie an den Beruf meines Vetters demnach gefallen haben, Herr Nafta. Der Soldatenstand hat ja auch etwas Asketisches. Immer muss der Soldat damit rechnen, es mit dem Tod zu tun zu bekommen. Und seine Arbeit, also der Dienst, geschieht absolut nicht um geschäftlicher Vorteile willen. Zwecklos, dass Sie fortfahren, Ingenieur. Die soldatische Existenz, ich sage das ohne unserem Leutnant zu nahe treten zu wollen, ist geistig ganz indiskutabel, da sie rein formal ist, ohne Inhalt. Was wollen Sie damit sagen, Herr Settembrini? Der Grundtypus des Soldaten ist der Landsknecht, der sich für diese oder auch jene Sache anwerben ließ. Es gab den Soldaten der spanischen Gegenreformation, den Soldaten der Revolutionsheere, den napoleonischen, preußischen, kurzum. Lassen Sie mich über den Soldaten reden, wenn ich weiß, wofür er sich schlägt. Dass er sich schlägt, bleibt immerhin eine greifbare Eigentümlichkeit seines Standes. Es ist möglich, dass Sie nicht hinreicht, diesen Stand in Ihrem Sinne geistig diskutabel zu machen. Aber sie rückt ihn in eine Sphäre, wo rein bürgerlicher Lebensbejahung jeder Einblick verwehrt ist. Was Sie bürgerliche Lebensbejahung zu nennen belieben, wird immer bereit gefunden werden für die Ideen der Vernunft und der Sittlichkeit und für ihren rechtmäßigen Einfluss auf junge, schwankende Seelen in jeder beliebigen Form einzutreten. Während er sprach, hatte sich Herrn Settembrinis Hals schräg und ruckweise aus dem Kragen herausgeschraubt. Mir scheint, in diesem Nafta hat Settembrini seinen Meister gefunden. Erst allmählich brachte er ihn wieder zurück in seine natürliche Stellung. Sie dürfen sich nicht wundern. Dieser Herr und ich, wir zanken uns oft. Aber es geschieht in aller Freundschaft und aufgrund manchen Einverständnisses. So ist es. Aber hier sind wir ohnehin bei unserem Domizil angelangt. Sie standen vor einem bescheidenen Häuschen, nahe am Dorfeingang, von der Straße nur durch ein schmales Vorgärtchen geschieden. Im Erdgeschoss lag ein kleiner Kramladen. Ja, da sind wir. Herr Settembrini domiziliert im Dach, mein Logis befindet sich eine Treppe hoch. Besuchen Sie uns, meine Herren. Kommen Sie, sobald Sie Lust, zu einem kleinen Kolloquium haben. Besten Dank. Sehr gerne werden wir das tun. Ich schätze den Austausch mit der Jugend. Bin auch vielleicht selbst nicht ohne alle pädagogische Überlieferung. Wenn unser Meister vom Stuhl hier alle pädagogische Berufung dem bürgerlichen Humanismus vorbehalten will, so muss man ihm unbedingt widersprechen. Auf bald also. Wie hat er Settembrini genannt? Ich habe Meister vom Stuhl verstanden und denke auch eben darüber nach. Es ist wohl irgend so ein Witz. Wie hat er dir gefallen? Der Kleine? Er sagte manches, was mir gefiel, aber er selbst hat mir wenig gefallen. Und da kann einer noch so viel Gutes sagen, was habe ich davon, wenn er selbst ein zweifelhafter Kerl ist? Hast du denn ernstlich vor, den Mann zu besuchen? Settembrini würde es nicht gerne sehen, habe ich den Eindruck. Schon die heutige Begegnung war ihm äußerst unangenehm. Ja, so sind die Erzieher. Sich selber gönnen sie das Interessante, der Jugend aber wollen sie es verbieten. Selbstverständlich werden wir diesen Nafta besuchen. Wenn wir öfter mit ihm zusammenkommen, so halte ich es gar nicht für ausgeschlossen, dass wir dabei klüger werden. Ach Mensch, du wirst ja sowieso immer klüger hier oben mit deiner Biologie und Botanik. Und dabei sind wir doch hier, um gesünder und nicht um gescheiter zu werden. Damit sie uns endlich in Freiheit setzen und als geheilt ins Flachland entlassen können. Auf den Bergen wohnt die Freiheit. Sage mir erst mal, was Freiheit ist. Nafta und Settembrini stritten ja auch darüber und kamen zu keiner Einigung. Ich habe scharf aufgepasst, aber klar ist mir die Sache nicht geworden. Ich fand im Gegenteil, die Konfusion war groß, die bei ihren Reden herauskam. Das ist immer so. Beim Reden kommt immer nur Konfusion heraus. Am besten ist, man hat gleich gar keine Meinung, sondern tut seinen Dienst. Ja, so kannst du reden als Landsknecht, der du bist. Bei mir ist das was anderes. Ich bin Zivilist. Gleichzeitig gesünder und gescheiter zu werden, das muss sich doch vereinigen lassen, Mann. Und wenn du das nicht glaubst, dann treibst du Weltentzweiung. Und sowas zu treiben, ist immer ein großer Fehler, will ich dir mal bemerken. V. vom Gottesstaat und von übler Erlösung. Schon wenige Tage nach dem ersten Zusammentreffen, am Sonntagnachmittag, beschloss Hans Castorp, der Einladung des kleinen Nafta zu folgen. Da Joachim wenig Lust dazu zeigte, ging er allein hinunter ins Dorf. Da habe ich mich zu einem Kolloquium eingefunden, Professor Nafta. Es freut mich, dass Sie Wort gehalten haben. Bitte treten Sie ein. Hans Castorp war überrascht durch den Luxus des zweifenstrigen Arbeitszimmers, das ihn aufgenommen hatte. Ja, geradezu geblendet durch Überraschung. Denn die äußere Dürftigkeit des Häuschens ließ so viel Eleganz im Innern nicht entfernt erwarten. Das ist ja ein prachtvolles Zimmer. Vorhänge aus purpurroter Seide. Ein venezianischer Lüster. Ein mit Seidenplüschkissen ausgestattetes Sofa. Teppiche. Oh, was haben Sie denn da? Sie meinen die Pietà? In dem Winkel links von der Sofagruppe war ein Kunstwerk zu sehen. Eine große bemalte Holzplastik, die dem seidenen Zimmer nun freilich einen besonderen Akzent verlieh. Das ist ja schrecklich gut. Hat man je so ein Leiden gesehen? Die Gottesmutter. Mit zusammengezogenen Brauen und jammernd schief geöffnetem Munde, auf ihrem Schoß der Schmerzensmann, das hängende Haupt von Dornen starrend. Ja, einfältig und wirkungsvoll bis zum Grotesken. Etwas Altes natürlich. 14. Jahrhundert, wahrscheinlich rheinischer Herkunft. Ich hätte nicht gedacht, dass etwas zugleich so hässlich, entschuldigen Sie, und so schön sein könnte. Erzeugnisse einer Welt der Seele und des Ausdrucks sind immer hässlich vor Schönheit und schön vor Hässlichkeit. Es handelt sich um geistige Schönheit, nicht um die des Fleisches, die absolut dumm ist. Ja, das ist das Mittelalter, wie es im Buche steht. Wie hieß der Künstler denn wohl? Was liegt daran? Wir sollten danach nicht fragen, da man auch damals, als es entstand, nicht danach fragte. Das hat keinen Wunder wie individuellen Monsieur zum Autor. Es ist anonym und gemeinsam. Aber wollen wir uns nicht setzen? Von einem Diener in einer Art von Livree wurde Tee gebracht, dazu Baumkuchen. Hinter ihm aber, durch die offene Tür, wer trat beschwingten Schrittes und mit feinem Lächeln herein? Accidenti, Sappalott, wen haben wir denn da? Ich habe Sie durch mein Fensterchen kommen sehen, Ingenieur, und rasch noch eine enzyklopädische Seite heruntergeschrieben, die ich eben unter der Feder gehabt, um mich dann ebenfalls hier zu Gaste zu bitten. Ich werde gleich noch eine Tasse für Sie bringen lassen, Settembrini. Naftas freundlicher Empfang hinderte nicht, dass Hans Castorp von Settembrinis Kommen sehr deutlich einen doppelten Eindruck gewann. Ich glaube, er will mich erstens nicht mit dem hässlichen kleinen Nafta allein lassen, sondern durch seine Anwesenheit ein pädagogisches Gegengewicht schaffen. Zweitens sieht man deutlich, dass er die Gelegenheit gerne benutzt, um seine Dachkammer für eine Weile mit Naftas seidenfeinem Zimmer zu vertauschen und einen wohlservierten Tee einzunehmen. Auch nach Settembrinis Erscheinen fuhr das Gespräch noch fort, sich mit der Pietà zu beschäftigen, wobei der Abscheu des Humanisten gegen diesen Zimmerschmuck deutlich genug in seiner Miene zu lesen war. Ich nehme an, Ingenieur, Sie wissen, welche entmenschten Gräuel, welche mordgierige Unduldsamkeit die Epoche, der dieses Artefakt sein Dasein verdankt, gezeitigt hat. Ich brauche Sie nur an die entsetzlichen Ketzerrichter wie etwa Konrad von Marburg zu erinnern und an ihre infame Priesterwut gegen alles, was der Herrschaft des Übernatürlichen entgegenstand. Ich hoffe doch, Sie sind weit entfernt, Schwert und Scheiterhaufen als Instrumente der Menschenliebe anzuerkennen. Schwert und Scheiterhaufen? Ausschließlich im Dienst der Menschenliebe arbeitete dagegen die Maschinerie, mit der die französische Revolution die Welt von schlechten Bürgern reinigte. Ich bitte, wir wollen doch festhalten. Alle Kirchenstrafen, auch der Scheiterhaufen, auch die Exkommunikation wurden verhängt, um die Seele vor ewiger Verdammnis zu retten. Was man von der Vertilgungslust der Jakobiner nicht sagen kann. Ich erlaube mir zu bemerken, dass jede Pein- und Blutjustiz viehischer Unsinn ist, die nicht dem Glauben an ein Jenseits entspringt. Glauben an ein Jenseits? Und was die Entwürdigung des Menschen betrifft, so fällt Ihre Geschichte exakt mit der des bürgerlichen Geistes zusammen. Angefangen mit der neuen Astronomie, die aus dem Zentrum des Alls, dem erlauchten Schauplatz, wo Gott und Teufel um den Besitz des beiderseits heiß begehrten Geschöpfes kämpften, einen gleichgültigen kleinen Wandelstern machte und der großartigen kosmischen Stellung des Menschen vorderhand ein Ende bereitete. Vorderhand, sagen Sie? Allerdings. Für ein paar hundert Jahre. In welcher Hinsicht? Irgendwann wird sich die Wissenschaft philosophisch genötigt sehen, die Erde in alle Würden wieder einzusetzen, die das kirchliche Dogma ihr wahren wollte. Herr Settembrini hatte ein Stück Baumkuchen zwischen den Fingern gehalten, legte es aber nun auf den Teller zurück. Wie? Wie? Und die voraussetzungslose Forschung, die reine Erkenntnis, die Wahrheit, mein Herr, die mit der Freiheit so innig verbunden ist und deren Blutzeugen, aus denen Sie Beleidiger der Erde machen wollen, diesem Stern vielmehr zur ewigen Zierde gereichen? Herr Settembrini hatte eine gewaltige Art zu fragen. Hoch aufgerichtet saß er und ließ seine ehrenhaften Worte auf den kleinen Herrn Nafta niedersausen, sicher, dass des Gegners Antwort hierauf nur in beschämtem Schweigen bestehen könne. Guter Freund, es gibt keine reine Erkenntnis. Die Rechtmäßigkeit der kirchlichen Wissenschaftslehre, die sich in Augustins Satz »Ich glaube, damit ich erkenne« zusammenfassen lässt, ist völlig unbestreitbar. Der Glaube ist das Organ der Erkenntnis und der Intellekt sekundär. Die voraussetzungslose Wissenschaft, die Sie reklamieren, ist eine Mythe. Erlauben Sie! Lassen wir die Theologie aus dem Spiel, wenn Sie wollen. Aber eine Humanität, die nicht anerkennt, dass in der Naturwissenschaft nicht wahr sein kann, was vor der Philosophie falsch ist, das ist keine Humanität. Ich sage nur Galilei. Die Argumentation des heiligen Offiziums gegen Galilei lautete dahin, dass seine Sätze philosophisch absurd seien. Eine schlagendere Argumentation gibt es nicht. Aber auf Dauer haben sich die Argumente meines armen, großen Landsmannes Galilei doch als stichhaltiger erwiesen. Nein, lassen Sie uns ernsthaft reden, Professore. Beantworten Sie mir vor diesem aufmerksamen jungen Mann die Frage: Glauben Sie an eine Wahrheit, an die objektive, die wissenschaftliche Wahrheit, deren Triumphe über die Autorität die Ruhmesgeschichte des Menschengeistes bilden? Wahr ist, was dem Menschen frommt. Er ist das Maß der Dinge und sein Heil das Kriterium der Wahrheit. Eine theoretische Erkenntnis, die des praktischen Bezuges auf die Heilsidee des Menschen entbehrt, ist dermaßen uninteressant, dass ihre Nichtzulassung geboten ist. Die christlichen Jahrhunderte waren völlig einig über die menschliche Unerheblichkeit der Naturwissenschaft. Lactantius, den Konstantin der Große zum Lehrer seines Sohnes wählte, fragte gerade heraus, welche Seligkeit er denn gewinnen werde, wenn er wisse, wo der Nil entspringt. Das beantworten Sie ihm einmal. Wenn er wisse, wo der Nil entspringt, das ist gut. Ich protestiere. Sie lehren da einen Pragmatismus, den Sie nur ins Politische zu übertragen brauchen, um seiner ganzen Verderblichkeit ansichtig zu werden. Gut, wahr und gerecht ist, was dem Staate frommt. Damit ist jedem Verbrechen Tür und Tor geöffnet. Aber die Demokratie hat keinen anderen Sinn als den einer individualistischen Korrektur jedes Staatsabsolutismus. Wahrheit und Gerechtigkeit sind Kronjuwelen individueller Sittlichkeit. Die Errungenschaften, mein Herr, heißen Persönlichkeit, Menschenrecht, Freiheit. Brillant. Wirklich ganz brillant. Was erwidern Sie darauf, Herr Professor? Ich suchte Logik in unser Gespräch einzuführen und Sie antworten mir mit Hochherzigkeiten. Aber diese Ideale sind tot. Sie liegen heute zumindest in den letzten Zügen. Und die Füße derer, die ihnen den Garaus machen werden, stehen schon vor der Tür. Eine Pädagogik, die sich heute noch als Tochter der Aufklärung versteht, mag rhetorische Augenblickserfolge davontragen, aber ihre Rückständigkeit ist für den Wissenden über jeden Zweifel erhaben. Das ist stark. Überaus stark. Ja, geradezu anstößig. Ist Ihnen klar, was Sie da sagen? Alle wahrhaft erzieherischen Verbände haben von jeher gewusst, um was es sich in Wahrheit bei aller Pädagogik immer nur handeln kann, nämlich um den absoluten Befehl, die eiserne Bindung, um Disziplin, Opfer, Verleugnung des Ich, Vergewaltigung der Persönlichkeit. Die tiefste Lust der Jugend ist der Gehorsam. Gehorsam? Nicht Befreiung und Entfaltung des Ich sind das Geheimnis und das Gebot der Zeit. Was sie braucht, wonach sie verlangt, was sie sich schaffen wird, das ist der Terror. Und da darf man sich erkundigen, wen oder was sie sich als Träger dieses, ich wiederhole ungern das Wort, dieses Terrors denken? Sie haben diesem Lernenden hier von Bluttaten der Kirche, von ihrer strafenden Unduldsamkeit gesprochen. Der Lernende? Das bin wohl ich? Höchst törichterweise. Denn Gottes Eifer kann selbstverständlich nicht pazifistisch sein. Und Gregor der Große hat das Wort gesprochen. Verflucht sei der Mensch, der sein Schwert zurückhält vom Blute. Verflucht sei der Mensch, der sein Schwert zurückhält vom Blute. Dass die Macht böse ist, wissen wir. Aber der Dualismus von Gut und Böse, von Jenseits und Diesseits, Geist und Macht muss, wenn das Reich kommen soll, vorübergehend aufgehoben werden in einem Prinzip, das Askese und Herrschaft vereinigt. Das ist es, was ich die Notwendigkeit des Terrors nenne. Der Träger. Nennen Sie mir den Träger. Sie fragen? Sollte Ihnen die Existenz einer Gesellschaftslehre entgangen sein, die die menschliche Überwindung des Ökonomismus bedeutet und deren Grundsätze und Ziele mit denen des christlichen Gottesstaates genau zusammenfallen? Die Väter der Kirche haben mein und dein verderbliche Wort und das Privateigentum Usurpation Diebstahl genannt. Privateigentum Diebstahl? Sie haben den Gedanken einer selbsttätigen Vermehrung des Geldes als ekelhaft empfunden. Sie betrachteten, wie Thomas von Aquino, den Handel überhaupt als ein schimpfliches Gewerbe. Ehrenwert war ihnen der Ackerbauer, der Handwerker, nicht der Händler, nicht der Industrielle. Denn sie wollten, dass die Produktion sich nach dem Bedürfnis richte und verabscheuten die Massengütererzeugung. Nun denn, alle diese wirtschaftlichen Grundsätze und Maßstäbe halten nach jahrhundertelanger Verschüttung ihre Auferstehung in der modernen Bewegung des Kommunismus. Kommunismus. Das Proletariat hat das Werk Gregors aufgenommen. Sein Gotteseifer ist in ihm. Und so wenig wie er wird es seine Hand zurückhalten dürfen vom Blute. Seine Aufgabe ist der Schrecken zum Heile der Welt und zur Gewinnung des Erlösungsziels, der staats- und klassenlosen Gotteskindschaft. Hans Castorp blickte Settembrini an. An ihm war es, sich irgendwie zu verhalten. Erstaunlich. Ganz erstaunlich. Ich gestehe meine Erschütterung, ich hätte das nicht erwartet. Vor unseren Augen hat er ein hieratisches Salto Mortale vollführt. Ah ja, ich wiederhole, es ist erstaunlich. Sie bemühten sich vorhin, uns einen christlichen, auf der Zweiheit von Gott und Welt beruhenden Individualismus begreiflich zu machen und uns seinen Vorrang vor aller politisch bestimmten Sittlichkeit zu beweisen. Wenige Minuten später treiben Sie den Sozialismus bis zur Diktatur und zum Schrecken. Wie reimt sich das? Gegensätze mögen sich reimen. Ungereimt ist nur das Halbe und Mediokre. Ihr Individualismus ist eine Halbheit, ein Zugeständnis. Er korrigiert Ihre heidnische Staatssittlichkeit durch ein wenig Christentum, ein wenig Recht des Individuums, ein wenig... Recht des Individuums? Sogenannte Freiheit, das ist alles. Ein Individualismus dagegen, der das Menschliche nicht als Widerstreit von Ich und Gesellschaft, sondern als den von Ich und Gott, von Fleisch und Geist erlebt. Ein solcher eigentlicher Individualismus verträgt sich mit bindungsvollster Gemeinschaft recht wohl. Weil er anonym und gemeinsam ist. Schweigen Sie, Ingenieur, unterrichten Sie sich, aber produzieren Sie nicht. Das ist eine Antwort. Sie tröstet mich wenig, aber es ist eine. Ich denke, es ist genug für heute, genug für einen Tag. Er schob Tasse und Teller von sich, die übrigens leer waren, und stand auf. Professor, wir danken für die schmackhafte Bewirtung, für das sehr spirituelle Gespräch. Meinen jungen Freund vom Berghof hier ruft die Kur und ich habe den Wunsch, ihn noch ein Stück des Weges zu begleiten. Kommen Sie, Ingenieur. Adio, Padre. Padre. Jetzt nennt er ihn gar Padre. Hans Castorp ließ es geschehen, dass Settembrini den Aufbruch leitete, über ihn verfügte und nicht in Frage kommen ließ, ob Nafta sich dem Spaziergang vielleicht anzuschließen wünsche. Das erste Stück des Weges schwiegen sie. Aber ihr Schweigen handelte von Nafta. Mein Herr, ich möchte Sie warnen. Wovor? vor der Persönlichkeit, deren Gäste wir soeben waren und deren Bekanntschaft ich Ihnen gegen Wunsch und Absicht vermittelt habe. Es ist meine Pflicht, Ihre Jugend auf die geistigen Gefahren hinzuweisen, die sie im Umgang mit diesem Manne läuft. Seine Form ist Logik, aber sein Wesen ist Verwirrung. Allerdings, ein bisschen sonderbar muten seine Reden wohl manchmal an. Aber wie hätte ich auf den Gedanken kommen sollen, es könne unratsam sein, mit einem Freunde von Ihnen, Herr Settembrini, in gesellschaftlichen Verkehr zu treten? Sie kommen ja auch zwanglos zu ihm zum Tee herunter. Das beweist doch... Gewiss, Ingenieur, gewiss. Dies lässt sich mir erwidern, und darum erwidern Sie es mir. Gut, ich verantworte mich bereitwillig. Ich lebe mit diesem Herrn unter einem Dach. Man macht Bekanntschaft. Herr Nafta ist ein Mann von Kopf, das ist selten. Er ist eine diskursive Natur, ich bin es auch. Verurteile mich, wer will, aber ich mache Gebrauch von der Möglichkeit, mit einem immerhin ebenbürtigen Gegner die Klinge der Idee zu kreuzen. Gesinnungen leben nicht, wenn sie keine Gelegenheit haben zu kämpfen, und ich bin in den meinen gefestigt. Wie könnten Sie von sich dasselbe behaupten, Ingenieur? Sie sind ungewappnet gegen intellektuelles Blendwerk, in Gefahr, Schaden zu nehmen an Geist und Seele. Erklären Sie mir eins. Da hat er nun also eine Menge gegen das Geld geredet und gegen den kapitalistischen Reichtum. Und dabei, er selbst, es ist ja eine Überraschung sondergleichen, wenn man so bei ihm eintritt. All die Seide, die Pietà aus dem 14. Jahrhundert, der venezianische Kronleuchter und beliebig viel Schokoladebaumkuchen gab es auch. Herr Nafta ist für seine Person so wenig Kapitalist wie ich. Aber? Nun, die dort lassen keinen Darben, der zu ihnen gehört. Wer die dort? Aber Ingenieur. Die Jesuiten natürlich. Was? Himmelkreuz verflucht nochmal. Der Mann ist ein Jesuit? Nie im Leben hätte ich... Darum also haben Sie ihn beim Abschied Padre tituliert. Das war eine kleine Höflichkeitsübertreibung. Herr Nafta ist nicht Pater. Die Krankheit ist schuld daran, dass er es vorderhand nicht so weit gebracht hat. Aber er hat das Noviziat absolviert und die ersten Gelübde getan. Er ist Mitglied des Ordens. Donnerkeil, ein Jesuit. Ja, so. Aber sagen Sie mir eins. Wenn Nafta es doch so dicke hat, um mich gewöhnlich auszudrücken, warum nimmt er sich nicht eine andere Wohnung in einem feinen Haus? Es hat ja direkt was Verstecktes und Abenteuerliches, wie er da in dem Loch mit all seiner Seide... Ich nehme an, er verbessert sein antikapitalistisches Gewissen, indem er die Zimmer eines Armen bewohnt und sich schadlos hält durch die Art, wie er sie bewohnt. Auch Diskretion wird im Spiele sein. Man bindet es den Leuten nicht auf die Nase, wie gut einen der Teufel von hinten versorgt. Sie hatten das Sanatorium erreicht. Auf der Plattform Haus blieben sie noch etwas stehen, bevor sie sich trennten. Um es zu wiederholen, mein junger Freund, ich warne Sie. Ich kann Ihnen nicht verwehren, die einmal gemachte Bekanntschaft zu kultivieren. Aber wappnen Sie Herz und Geist dabei mit Misstrauen. Der Dauberberg von Thomas Mann. Bearbeitung Valerie Stiegele. Sechster Teil. Erzähler Udo Samel. Hans Castorp, Konstantin Graudus. Joachim Ziemsen, Hans-Werner Meyer. Lodovico Settembrini, Felix von Manteuffel. Leo Nafta, Hans Krämer. Hofrat Behrens, Friedhelm Tock. Und andere. Streichquartett Willi Limmann, Emre Tamer, Vincent Royer, Susanne Eichmüller. Drehorgel Pierre Charreal. Ton und Technik Angelika Haller, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Hans Scheck. Regieassistenz Christiane Klenz, Anja Scheifinger. Komposition Michael Riesler. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2000.